Straße zu was bringen willst, dann bind dich auf keinen Fall an jemand. Häng dich an nichts, was du nicht problemlos in 30 Sekunden wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden zu heiß wird. Bind dich auf keinen Fall an jemand. Häng dich an nichts, was du nicht problemlos in 30 Sekunden wieder vergessen kannst. Wenn du merkst, dass dir der Boden zweifelt.